schnell, schnell. Wir wollen jetzt anfangen. Wir waren im Galaterbrief. Wir waren gerade im Galaterbrief, erstes Kapitel, erster Vers angekommen. Und wir springen jetzt in den Kolosserbrief rein. Nur ganz kurz, ich möchte euch das hier vorlesen. Diese Übersetzung ist so nah am originalen Griechisch, wie es nur geht. Es ist die erweiterte Übersetzung des Neuen Testaments nach Kenneth Wiest. Sie ist hervorragend. Wir empfehlen sie jedem. Studiert damit den Text. Wenn man kein Griechisch kann, ist das das Beste, was man machen kann. Wir haben sie auch für unsere Bibelschüler bestellt. Wir können noch mehr bestellen, falls ihr auch welche haben wollt. Oder ihr bestellt sie selbst online. Folgt mir jetzt in Kolosser Kapitel 1. Ich lese das Ganze aus der erweiterten Übersetzung, die die gesamte Bedeutung des Textes geben möchte. Das, was ein griechisch sprechender Mensch aus dem ersten Jahrhundert aus dem Bibeltext gehört hätte. Wenn du also ein griechisch sprechender und verstehender Mensch gewesen wärst, hättest du aus dem Originaltext Folgendes gehört. Und ich möchte sagen, der Heilige Geist kann sehr ausführlich und genau sein. Der Heilige Geist ist long-winded. Und die einzelnen Sätze sind in der Regel einen ganzen Absatz lang. Und wenn ich euch jetzt ein paar Verse vorlese, müsst ihr aufmerksam zuhören. Also, wir beginnen in Kolosser Kapitel 1, Vers 1. Paulus schreibt: Paulus, ein Botschafter Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Timotheus, unser Bruder, an die Heiligen in Kolosse, den gläubigen Brüdern in Christus. Heiligende Gnade für euch und den ruhestiftenden Frieden von Gott, unserem Vater. Ich danke Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für eure ständige Fürbitte, nachdem ich von eurem Glauben an Christus Jesus gehört habe und von der göttlichen aufopferungsvollen Liebe, die ihr ständig für alle Heiligen habt. Wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel aufbewahrt wird, wovon ihr zuvor im Wort der Wahrheit gehört habt, von der guten Nachricht, die bei euch gegenwärtig ist, wie sie auch in der ganzen Welt ständig Frucht bringt und zunimmt. Komma. Here we go again. Okay. Und es geht weiter. Wie es auch bei euch ist, von dem Tag an, an dem ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wirklichkeit am eigenen Leib erfahren habt, und wie ihr auch gehört habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der in eurem Namen als Diener Christi treu war und der uns auch eure Liebe gezeigt hat im Raum des Reiches des Geistes. Das war jetzt die Übersetzung der Verse 1 bis 8. It went from 1 to 8. Now, verse 9. Because of this. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon hörten, nicht auf, für euch unsere Bitten vorzutragen und unsere konkreten Petitionen vorzubringen, damit ihr mit der fortschreitenden und vollkommenen Erfahrungserkenntnis seines Willens auf dem Gebiet jeder Art von Weisheit und Intelligenz, die geistlich ist, erfüllt werdet. Damit euer Verhalten dem Herrn würdig gestaltet, um ihm zu gefallen, Und alles und jedes gute Werk, welches ständig gute Frucht bringt und welches immer mehr zunimmt, durch die fortschreitende und vollkommene erfahrene Erkenntnis Gottes. Ihr habt bemerkt, wenn hier Erkenntnis erwähnt wird, geht es immer um erfahrbare Erkenntnis. Wir sollen es also nicht nur hören, sondern wir sollen es wissen und erleben, wovon der Briefschreiber hier redet. Denkt darüber nach. Das bedeutet, alles, was ihr hier lesen könnt, ist also nicht die Fülle dessen, was ihr wissen sollt. Ihr solltet es zwar hier lesen und hören, aber dann solltet ihr es erleben und erfahren, damit ihr es in Gänze versteht, in seiner Fülle versteht. Es geht also gar nicht darum, dass man in die Kirche geht, sich hinsetzt und sich so viel wie möglich anhört. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwo sitzt und euch neue Informationen holt. Sondern wenn ihr einen Vers lest, dann müsst ihr einen Weg finden, diesen Vers im realen Leben umzusetzen, um ihn zu erfahren und zu erleben. Du brauchst dann viel länger, um die Bibel zu lesen, aber dein Verständnis wäre um so viel besser und stärker. Ich unterbreche hier mal kurz. Vor einigen Jahren war meine Lieblingsstudienbibel eine Bibel von Dake. Hier gab es so viele Informationen. Wenn man nicht aufpasste, las man nur die Kommentare und kam gar nicht zum Bibeltext. Finnis Dake war Pastor, ein erstaunlicher Mann, der jede Schriftstelle zitieren konnte und sie erklären konnte. Eine fantastische Gabe. Nach seiner Geistestaufe konnte er 3 Tage lang nur in Zungen sprechen. Und danach konnte man ihn nach jeder Schriftstelle fragen und er konnte sie wiedergeben. Wenn du ihn zum Beispiel nach Levitikus 4, Vers 13 gefragt hättest, hätte er dir die Stelle zitiert und dich gefragt, ob du sie auch in Hebräisch hören möchtest. Man nannte ihn die wandelnde Bibel. Eines Tages war er bei einem Radiosender. Er saß dort im Studio. Man konnte ihn und den Moderator durch das Schaufenster sehen. Dort sagte er, dass er die ganze Bibel zitieren kann, von Anfang bis Ende. Jemand rief dort beim Sender an und sagte, das würde er sehr stark bezweifeln, das könne niemand. Also begann Dake, die Bibel zu zitieren, von 1. Mose bis Offenbarung. Aber nach 2 Versen hörte er auf. Sie sagten zu ihm, wir wussten doch, dass du das nicht kannst. Und er sagte, nein, nein, ich will nur wissen, ob sie auch die Satzzeichen haben wollen. Eine fantastische Gabe. Einmal war er bei Dr. Summerall in dessen Kirche und beim Gespräch mit den Bibelschülern dort sagte er, dass es im Himmel etwas wie eine Röhre oder einen Tunnel gibt, durch die du vom Himmel in die Hölle schauen kannst und die Menschen siehst, die dort sind. Dann fragte jemand, der besonders schlau sein wollte, was ist, wenn es mir im Himmel gar nicht gefällt? Dann zitierten sie diesen Vers und sagten, Gott kann dich ja durch den Tunnel in die Hölle fallen lassen. Dann merkst du, ob dir das besser gefällt. Ab diesem Punkt hielten die meisten ihren Mund. Dake kaufte auch das Haus von John Alexander Dowie und machte daraus eine Bibelschule. Er war auch Pastor einer Gemeinde. Er sagte zu seiner Gemeinde, wir werden das ganze Neue Testament lesen, Vers für Vers. Und er sagte, und wir werden bei jeder Erkenntnis oder Erfahrung, über die das Neue Testament spricht, die wir noch nicht gemacht haben, innehalten, die Bibel schließen und losgehen, um diese Erfahrung zu machen. Sie kamen in das 2. Kapitel und erkannten, dass sie keine der Erfahrungen gemacht hatten. Also sagte er, wir müssen von vorn beginnen. Sie fingen also im 1. Kapitel an, Vers für Vers. Sie taten die Dinge und erlebten sie. Es gab viele erstaunliche Heilungen. Es war eine fantastische Fülle von Informationen. Aber wenn man ihm zuhörte, war er der langweiligste Mann, den ich je gehört habe. Er war so monoton. Nach 30 Sekunden war man schon im Tiefschlaf, eins der besten Schlafmittel. Ich habe Videobänder und auch Kassetten von ihm, wo er den Plan Gottes für den Menschen lehrt. Das ist eine dreijährige Bibelschule in einem Buch. Sie ist fantastisch. Jimmy Swaggart und verschiedene andere sagten, dass dieses Buch und die Bücher von E.W. Kenyon ihre Bibelschule waren. Aber worum es mir mit diesem Beispiel geht, ist, wenn Paulus von Erfahrungswissen spricht, haben wir das ersetzt durch bloßes Zuhören. Deswegen sagt auch Jakobus, seid nicht Hörer allein, sondern Täter. Täter haben Erfahrungswissen. Ihr müsst es auch tun. Es geht nicht nur ums Zuhören. Es geht nicht darum, wie viele Predigten du angehört hast, sondern wie du das Wort Gottes erlebt hast. Der Grund also, warum ich das so betone, ist, dass es um Erfahrungswissen geht. Ich möchte, dass ihr die Entscheidung trefft, die Dinge, von denen ihr lest, auch in eurem Leben zu erfahren. Was bedeutet, dass ihr tatsächlich losgehen müsst und dass ihr etwas tun müsst. An der Stelle fällt mir immer ein, dass ich noch ein Büchlein machen möchte. Es soll aus zwei Abschnitten bestehen. Der Lehre, die du kennen solltest, und der Lehre, die du tun solltest. Denn es gibt Lehrsätze, die du kennen musst, die du aber nicht erleben kannst. Aber du musst sie wissen. Und es gibt Lehrsätze, nach denen du handeln musst, um sie zu erleben, um sie zu erfahren. Das möchte ich zusammenstellen, nur um für euch eine Übersicht zu haben. Also es geht dann hier weiter im Kolosserbrief. Er sagt in Vers 10, und es ist in dieser Übersetzung schwierig, einzelne Verse zu finden, und er sagt, damit ihr mit der fortschreitenden und vollkommenen Erfahrungserkenntnis seines Willens auf jedem Gebiet von Weisheit und Intelligenz, die geistlich ist, erfüllt werdet. Damit ihr euer Verhalten dem Herrn würdig gestaltet, um ihm zu gefallen, und alles und jedes gute Werk, welches ständig gute Frucht bringt und welches immer mehr zunimmt, durch die fortschreitende und vollkommene erfahrene Erkenntnis Gottes, durch jede befähigende Kraft, die ständig gestärkt wird in Entsprechung zu der offenbarten Macht seiner Herrlichkeit und dadurch mündet in jeder Geduld und Langmut mit Freude, indem ihr dem Vater, der euch befähigt hat, ständig dankt. Hört ihr? Der Vater hat dich befähigt, der dich für den Anteil am Erbe der Heiligen im Reich des Lichts befähigt hat, der uns befreit hat aus der tyrannischen Herrschaft der Finsternis und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat. Hört ihr, wie das formuliert ist? Er hat dich befreit aus der tyrannischen Herrschaft der Finsternis und hat dich versetzt und befreit und verschoben in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und obwohl Paulus uns ganz klar sagt, was wir wissen und uns merken sollen und was nicht, sind wir so unfassbar unwissend gegenüber dem, was Gott uns gegeben und für uns vorbereitet hat. Wir sind befreit worden aus der tyrannischen Herrschaft des Feindes, aus der tyrannischen Herrschaft der Finsternis. Die Finsternis hat keine Autorität mehr über dich. Keine. Hör auf, zuzuhören. Gehorche nicht mehr. Was sie dir zu tun befiehlt, das tu nicht mehr. Und ja, das ist leichter gesagt als getan. Aber worauf ich hinweisen will, ist, wir können lange darüber reden, aber du musst es tatsächlich auch tun. Und du kommst an eine Stelle, wo du dich entscheiden musst, ob du weiter der Krankheit gehorchen willst oder dem Wort Gottes. Darauf läuft alles hinaus. Höre ich dem zu, was der Arzt sagt, oder höre ich auf das Wort Gottes? Gehorche ich meinen eigenen Gedanken oder gehorche ich dem Wort Gottes? Höre ich auf den Prediger oder höre ich auf das Wort Gottes? Es gibt diesen Aspekt in unserem Leben, wo wir entscheiden können und entscheiden müssen, was wir tun wollen. Und es ist nicht genug, von etwas zu wissen. Es ist auch nicht genug, das Wort Gottes zu kennen. Und das Wort, was wir predigen und anderen weitergeben, das erhellt uns, das leuchtet in uns wie ein Feuer. Ich weiß, dass es mir so geht, und ich bin ziemlich sicher, dass das nicht daran liegt, dass ich derjenige bin, der es predigt, sondern es liegt am Wort selbst, und ich denke, es trifft euch ebenso. Du siehst, es ist die Wahrheit. Aber wir müssen die Menschen werden, von denen die Bibel spricht. Wir können nicht auf jemand anderen warten. Wir brauchen uns nur zu entscheiden, ich werde dieser Mensch sein, egal ob es jemanden gibt oder nicht. Ich werde so ein Mensch sein, wie er hier beschrieben ist. Und das bedeutet, du musst dich ändern. Es bedeutet vielleicht, dass, wenn dich jemand reizt und du eine böse Antwort entgegnen willst, du erst mal innehältst. Du schaust die Person an und sagst, ich segne dich. Ich segne dich so sehr. Ich segne dich so sehr, dass es schon wehtut. Ich meine damit, dass du in manchen Situationen nicht antwortest, es sei denn mit Liebe. Und das ist nicht einfach. Aber jedes Mal, wenn du es tust, wird es einfacher und du beginnst, Christus ähnlicher zu werden. Paulus schreibt weiter, er hat uns aus der tyrannischen Herrschaft der Finsternis befreit und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt, indem wir unsere Befreiung erlangt haben. Durch die Zahlung eines Lösegelds, die Abtragung unserer Sünden. Der Sohn, der eine abgeleitete Reproduktion und Manifestation der absoluten Gottheit ist und der Vorherrschaft und Souveränität über die gesamte Schöpfung hat. Hört ihr das? Der eine abgeleitete Reproduktion und Manifestation der absoluten Gottheit ist und der Vorherrschaft und Souveränität über die gesamte Schöpfung hat. Hier schreibt er, in ihm wurde alles in den Himmeln und auf der Erde erschaffen. Die sichtbaren Dinge und die unsichtbaren Dinge, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Alles wurde durch ihn als Mittler und mit Blick auf ihn erschaffen. Das hört sich an wie juristische Begriffe und das sind sie auch. Deswegen studiere ich die Bibel und wenn ich das tue, dann nehme ich dieses Buch hier. Wenn ich den Bibeltext nur lesen will, nehme ich die Standardversion oder etwas Ähnliches. Aber wenn ich sie studieren will, dann lese ich das hier. Denn man kann diesen Text nicht durchfliegen, sondern man muss den Text Stück für Stück lesen und untersuchen. Du musst hin und her blättern und häufig innehalten und darüber nachdenken, was der Text bedeutet. Gott sagte zu Josua, dass er das Wort meditieren sollte. Man könnte auch sagen, darauf herumkauen. Meditiere, sinne nach, durchdenke den Text immer wieder, dreh ihn hin und her. Lies nicht einen Vers nach dem anderen, sondern nimm einen Vers und kaue ihn immer wieder, bis du jeden Nährstoff daraus entnommen hast. Wir haben ja den Kolosserbrief bereits in der King James Übersetzung gelesen und auch darüber gesprochen. Aber ich wollte euch zeigen, was jemand hört, der das Altgriechisch des ersten Jahrhunderts sprechen und verstehen konnte. Und er selbst existierte vor allem, und alle Dinge hängen in ihm zusammen, und er selbst ist das Haupt der Gemeinde seines Leibes. Er selbst ist das Haupt der Gemeinde seines Leibes. Er ist der Ursprung und dem Wesen nach der Schöpfer und der Erstgeborene aus der Menge der Toten, damit er in allen Dingen selbst derjenige sei, der allem voransteht. From among the dead, in order that he might become in all things himself the one who is preeminent. Because in him, weil es Gott wohlgefällig war, dass die ganze Fülle Gottes in Christus dauerhaft wohnen sollte. Die ganze Fülle Gottes soll dauerhaft in Christus wohnen. Permanently at home. Now let me ask you this. Jetzt lasst mich euch fragen, es gibt ja alle möglichen Besucher, die man haben könnte. Benjamin Franklin sagte, Besuch und Fisch stinkt nach 3 Tagen. Wenn jemand zu dir auf Besuch kommt, dann bleibt er vielleicht. Er kann bei dir schlafen. Aber es gibt Leute in meiner Verwandtschaft, nicht meine Kinder, bei denen ich ehrlich gesagt nicht übernachten würde. Lieber würde ich in einem Hotel übernachten, weil ich mich einfach bei ihnen nicht zu Hause fühle. Distant family, not my children, that kind of thing, but in my distant family, extended family, that if I went to their house, honestly, I'd rather stay in a motel. Just, I wouldn't feel at home in their house. Then there's people I've met and know that aren't. Aber andererseits gibt es Menschen, die ich getroffen habe, die nicht zu meiner Verwandtschaft gehören. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, bei ihnen ein paar Tage zu verbringen. Was ich euch damit sagen will, ist, Jesus sucht bei dir nicht nur einen Schlafplatz. Er möchte sich gern bei dir zu Hause fühlen. Und es gibt Leute, die Jesus kennen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich bei ihnen nicht zu Hause fühlt. Versteht ihr? Er fühlt sich dort nicht wohl, denn alles, was sie tun wollen, sind Dinge, die er nicht möchte. Ich habe bei Leuten übernachtet, bei denen Dinge vorgegangen sind, dass ich die ganze Zeit in meinem Zimmer geblieben bin. Ich wollte nicht rauskommen und mir das anschauen. Ich habe mich dort nicht zu Hause gefühlt. Ich hätte mich gerne mit ihnen unterhalten, aber dazu hätte ich lauter sein müssen als der Fernseher. Und ich wollte mich auch nicht neben sie setzen und mit ihnen Fernsehen gucken. Worauf ich hinaus will, ist, dass sich die Fülle Gottes beständig in Jesus zu Hause gefühlt hat. Und deswegen sollte sich Jesus beständig bei dir zu Hause fühlen. Du solltest ihn nicht zurücklassen müssen, wenn du hinausgehst an Orte, zu denen Jesus nicht gehen möchte. Es sollte nicht so sein, dass du zu Jesus sagen musst, am besten bleibst du hier, denn ich gehe jetzt an einen Ort, zu dem du nicht gehen willst. An solche Orte solltest du nicht gehen. Jesus sollte sich ständig bei dir zu Hause fühlen. Genauso wie du es deinen Gästen sagst, fühl dich wie zu Hause. Als ich in Südafrika war, kam häufig der Pastor der Gemeinde zu mir, brachte mir das Mikrofon und sagte zu mir, bevor ich auf die Kanzel ging, das ist deine Gemeinde, fühl dich wie zu Hause. Das gefiel mir sehr. Von allen Orten, an denen ich predige, fühle ich mich dort am freiesten. Und wenn ich dort in der Kirche war, haben wir auch die größten Wunder gesehen. Dieser Pfarrer hatte seine Gemeinde sehr gut vorbereitet. In ihrer Erwartung war alles möglich. Es war ganz einfach. Wenn ich es nicht gegeben hätte, hätten sie es aus mir herausgezogen. Es war fantastisch und ich war sehr glücklich, dort zu sein. Sie sagten zu mir, von heute ab ist das jedes Mal die erste Gemeinde, in der du predigen musst, wenn du nach Afrika kommst. Und es ist auch die letzte Gemeinde, in der du predigst, bevor du wieder weggehst. Hier predigst du zuerst und zuletzt. Wir sind dein Alpha und dein Omega. Das haben wir beibehalten. Einmal dachte ich, sie würden sauer auf mich sein. Und ich war erstaunt. In einer Predigt sprach ich das an und sagte, ihr habt mir mal gesagt, dass ich hier anfangen und auch aufhören soll. Das werde ich auch tun, solange ihr das wollt und nicht auf mich böse werdet. Da sagten sie, du kommst besser immer zu uns oder wir werden auf dich böse sein. Ich liebe es auch, in russischen Kirchen zu predigen. Im April werde ich in Sacramento sein. Das Schöne ist, dass ich durch die Übersetzung vorher Zeit habe, zu überlegen, was ich sagen will. Dadurch werden meine Sätze stärker. Wenn ich dort bin, darf ich bei ihnen wohnen. Ich muss in kein Hotel gehen. Obwohl ich das in der Regel bevorzuge, denn im Hotel kann ich mich zurückziehen, wann immer ich will, kann den Raum verlassen, solche Sachen. Du kannst nicht bei jemand zu Besuch sein und ihm sagen, lass mich bitte allein. Aber dort darf ich bei ihnen wohnen und es ist ein großer Segen. Ich fühle mich dort zu Hause. Haben wir unterschiedliche Meinungen? Ja. Haben wir unterschiedliche Auffassungen in der Lehre? Ja. Aber es ist erstaunlich, ich fühle mich trotzdem mehr bei Ihnen zu Hause als bei Leuten, mit denen ich mehr übereinstimme. Also Jesus möchte sich in dir zu Hause fühlen. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, was hier im Text steht, ist etwas anders. Denn hier steht, dass die Fülle Gottes sich in Jesus zu Hause fühlte. Aber die Fülle Gottes sollte sich auch in dir zu Hause fühlen. Die Fülle Gottes. Aber wenn jemand bei dir wohnt, dem du nicht vollständig vertraust, dann wird er sich wahrscheinlich nicht zu Hause fühlen, weil du ihn vermutlich ständig kontrollierst. Hallo, was machst du da? Ach, ich habe nichts zu tun, ich putze nur das Silberbesteck. Würdest du bitte deine Tasche im Auto lassen und nicht mit reinbringen? Lass die Tasche im Auto. Du traust ihnen nicht, weil du denkst, sie tragen Sachen raus, richtig? Aber du möchtest nicht, dass die Fülle Gottes sich bei dir unwohl fühlt. Die Fülle Gottes, die im Heiligen Geist ist, in Christus, die in dir wohnt. Du sagst, du redest von etwas, was etwas fühlt? Nein, das Etwas ist ein Jemand, der etwas fühlt, nämlich der Heilige Geist, nämlich der Geist Gottes. Sie sind eins mit Christus, und diese Person sollte sich in dir zu Hause fühlen. Bevor du in der Kraft Gottes wandeln kannst, bevor du in irgendwas wandeln kannst, sollte sich dieses Etwas oder dieser Jemand in dir zu Hause fühlen. Ich erzähle dir ein Beispiel aus Texas. Du erkennst hier schnell die Leute, die gerade ihre CHL bekommen haben, die Concealed Handgun License. Du erkennst diese Leute sehr schnell, weil sie es gar nicht gewöhnt sind, eine Waffe zu tragen. Die Waffe muss concealed bleiben, verborgen. Sie sind es nicht gewohnt, sie zu tragen, deswegen versuchen sie ständig unauffällig, diese Waffe unter ihrer Kleidung zurechtzurücken, weil es sich für sie einfach ungewohnt anfühlt, wie etwas Fremdes. Erst wenn du sie schon länger trägst, wenn sie ein Teil von dir geworden ist, fühlst du dich vertraut damit. Hilft euch dieses Bild? Denn die Kraft Gottes muss sich in dir wohlfühlen. Die Kraft, die Fülle Gottes, muss sich in dir wohlfühlen. Es muss angenehm sein, soll ein Teil von dir sein. Wie ein gutes Paar Schuhe. Brandneue Schuhe fühlen sich nicht so bequem an wie Schuhe, die du schon eine Weile trägst. Denn du hast dich an sie gewöhnt. Egal wie teuer der Schuh war, ein neuer Schuh fühlt sich nie so gut an wie Schuhe, die du seit 10 Jahren trägst und schon 4-mal neu besohlt hast. Das möchte ich euch rüberbringen. Ich möchte, dass sich der Heilige Geist bei dir zu Hause fühlt, damit ihr zusammen unterwegs sein könnt. Ein weiteres Beispiel sind 2 Personen auf einem Motorrad. Egal, ob du Fahrer oder ob du Sozius bist, wenn du nicht gewohnt bist, bei jemandem als Sozius mitzufahren, ist es ungewohnt. Aber wenn ihr häufig miteinander fahrt, stellt ihr euch auf die Fahrbewegungen ein. Ihr kennt die Situation. Jeder weiß, wie er sich in die Kurve legen muss. Und es passt einfach zusammen. Darüber spreche ich. Heilung muss sich bei dir wohlfühlen, nicht als etwas von dir Getrenntes. Es muss ein Teil von dir sein. Frieden muss ein Teil von dir sein. Er muss sich bei dir wohlfühlen. Er muss sich bei dir niederlassen, versteht ihr? Die Liebe Gottes darf nicht nur wie eine Aktentasche sein, die du auf deinem Weg zum Sonntagsgottesdienst mitnimmst, die du einfach in die Ecke stellst, wenn du wieder zu Hause bist. Wenn du so handelst, dann wird es eine nagelneu aussehende Aktentasche bleiben. Und jeder kann erkennen, dass du sie nie benutzt, weil sie makellos aussieht. Ist das nicht seltsam? Jetzt kann man Jeans kaufen, die absichtlich alt und gebraucht aussehen. Und sie kosten mehr als die neu aussehende Jeans. Und man fragt sich, wie kann man damit davonkommen? Du musst sie ja nicht kaufen. Also, wenn wir hier fertig sind, dann schaut nicht auf meine Jeans. Das ist nicht etwas, was von dir getrennt ist, sondern es hat mit dir zu tun. Es muss sich in dir zu Hause fühlen. Es muss ein Teil von dir werden. Du musst darin leben und du musst dich darin wohlfühlen. Wie ein guter Sattel, den du schon jahrelang hast. Wenn du sogar die Art und Weise magst, wie er knarrt, wenn sich das Pferd darunter bewegt. Wenn das Leder auf eine bestimmte Weise knarrt und du weißt, das ist mein Sattel. Aber da ich keine Pferde mehr habe, habe ich auch keinen Sattel mehr. Vielleicht eines Tages wieder. Es sind einfach alte Erfahrungen. Aber ich möchte gerne, dass ihr versteht, dass man damit vertraut sein muss, mit der Kraft Gottes, mit der Gegenwart Gottes, mit der Liebe und dem Frieden Gottes. Du sagst, das hört sich komisch an, die Kraft Gottes und die Liebe Gottes und der Geist Gottes, das sind doch ganz unterschiedliche Dinge. Nein, es hängt alles zusammen. Jesus ist die Liebe Gottes, denn er ist die vollkommene Manifestation Gottes. Und Gott ist Liebe. Es hängt alles zusammen. Und es kann darum gehen, dass du versuchst, dass etwas Bestimmtes passiert. Okay, ich werde in der Liebe Gottes leben, denn ich möchte, dass die Kraft Gottes durch mich fließt. Aber so funktioniert es nicht. Tatsächlich kannst du die Kraft haben ohne die Liebe. Aber was du brauchst, ist die Kraft Gottes, die wegen der Liebe durch dich wirkt. Das Wichtige ist, dass die Fülle Gottes sich in dir zu Hause fühlt. Und dann ist es nicht mehr du und er, sondern ihr beide zusammen. Genauso wie wenn zwei Menschen eins werden. Ihr gehört zusammen. Das solltest du auch mit Jesus sein, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, der Kraft Gottes und seiner Gegenwart. All das trifft sich und du lässt einfach los. Du trittst in seine Ruhe ein. Und dann weißt du, das geschieht, was du befiehlst. Du fragst mich, woher weißt du das? Wie könnte es nicht? Denn ich sage nur, was er sagen würde. Mein Wunsch ist, dass sein Wille geschieht. Wenn ich also etwas sage, was auch er sagen würde, wenn er leiblich hier wäre, wie könnte es nicht geschehen? Gott sitzt nicht im Himmel und grummelt verärgert, unwillig. Okay, ich mag zwar nicht, was du sagst, aber ich habe es versprochen. Mir gefällt nicht, was du sagst, aber ich mache es trotzdem. So ist es nicht, denn ihr seid eins. Er ist die Stimme und du bist das Echo. Manchmal bist du die Stimme und er ist das Echo. Aber das liegt nur daran, dass du weißt, was er sagen will. Also hier geht es weiter. Und hatte Wohlgefallen daran, die ganze Fülle dauerhaft in ihm wohnen zu lassen. Und Gott hatte Wohlgefallen daran, durch sein Wirken alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er durch das Blut seines Kreuzes durch ihn Frieden schloss mit dem, was auf Erden oder was im Himmel ist. Und ihr, die ihr einst in einem dauerhaften Zustand der Entfremdung wart, ihr wart getrennt von Gott und es war okay für euch. In einem Zustand der Entfremdung und Feindseligkeit gegenüber euren Absichten im Bereich der Sphäre eurer Werke, die verderblich waren. Jetzt aber hat er euch durch seinen Tod im Leib seines Fleisches versöhnt, damit er euch heilig und makellos und unbelastet vor seinem prüfenden und durchdringenden Blick darstellen kann. Ein bisschen anders als die gewohnte Übersetzung. Vorausgesetzt, ihr haltet tatsächlich am Glauben fest. Hört ihr das? Und er redet zu Christen. Vorausgesetzt, sie halten tatsächlich am Glauben fest. Auf ein Fundament gestellt worden zu sein, mit dem gegenwärtigen Ergebnis, dass du auf diesem Fundament fest gegründet bist und dass du nicht von deiner Hoffnung abgebracht wirst, die durch die gute Nachricht, die du gehört hast, aufrechterhalten wird, diese gute Nachricht, die in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündet wurde, von der ich, Paulus, einer wurde, der dient. Ich freue mich nun an meinen Leiden für euch und für mich und ergänze das, was an den Leiden des Christus an meinem Fleisch fehlt, um seines Leibes willen, der die Gemeinde ist. Deren Diener ich geworden bin nach dem Auftrag Gottes, der mir und euch gegeben wurde, um das Wort Gottes zu erfüllen, das Geheimnis, das von Alters her und von Generationen her verborgen war, nun aber seinen Heiligen kundgetan wurde. Jetzt hört genau zu. to whom God desired to make, now listen carefully, die Gott durch eigene Erfahrung wissen lassen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Habt ihr das gehört? Stellt euch das mal vor, er sagt, die Gott durch eigene Erfahrung wissen lassen wollte, was das Geheimnis ist, nämlich Christus in dir. Versteht ihr? Diese Botschaft sollte niemals nur eine Lehrmeinung sein. Ja, ich weiß dies und ich glaube jenes und das reicht dann auch. Nein, hier steht, er möchte, dass du erlebst, was der Reichtum der Herrlichkeit in diesem Geheimnis ist, nämlich Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er möchte, dass du Christus in dir erlebst, dass du es erfährst und spürst, dass Christus in dir wohnt, genauso wie die Fülle Gottes in Jesus gewohnt hat. Er möchte, dass du dieses Wissen erlebst, dass es in dir bleibt und dauerhaft in dir ist, dass du darin lebst und dass es zu deiner Natur wird. Darum ging es vom ersten Tag an, um das Gesetz der Identifikation. Als Christ musst du lernen, dich in allen Dingen mit Christus zu identifizieren. Oder lasst mich das anders sagen, indem ich den Blickwinkel verändere. Wenn du das nicht lernst, dann verleugnest du ihn. Denn in allem, in dem du dich nicht mit Christus identifizierst, verleugnest du ihn. Versteht ihr? Weil, wenn du dich nicht in allem mit ihm identifizierst, dann gibt es also einen Bereich, wo du die Herrlichkeit nicht erfährst, die er für dich vorbereitet hat. Und deswegen wird Gott nicht verherrlicht, weil du nämlich nicht als ein Sohn Gottes lebst. Das sollte in dir passieren. Das ist der ganze Zweck dieser Sache, dass du ein erfahrungsgemäßes Wissen von Christus in dir hast und dass du anders denkst. Hört zu, ich nehme nicht an, dass ihr nicht danach handeln werdet. Ich gehe davon aus, dass diese Nachrichten so gut sind, dass ihr nicht anders könnt, als danach zu leben. Das ist meine Hoffnung für euch, dass ihr es tut. Aber ich sage euch eins, es wird nicht leicht werden. Und häufig sind es die Leute, die dir nahestehen, die es dir besonders schwer machen, wenn sie nicht mit dir danach leben wollen, wenn sie es nicht verstehen. Leider besonders dann, wenn sie sich als Christen bezeichnen. Der Grund, warum sie es nicht erfahren, ist, dass sie zu eng mit den Sorgen dieser Welt verstrickt sind, dass das Wort erstickt wurde. Manchmal wissen sie gar nicht, dass das Wort in ihrem Leben erstickt wurde, wegen der Sorgen dieser Welt. Aber du musst anfangen, Christus in allem zu repräsentieren. Du musst erkennen, dass er in dir lebt. Und dass es das ist, warum er für dich gestorben ist, nämlich damit er in dir leben kann, dass er seinen Geist sendet, um in dir zu wohnen, dass du durch seinen Geist zu einem Zuhause für Gott wirst. Versteht ihr, welche Ehre das für uns bedeutet? Dass dieses Fleisch, das in vieler Hinsicht bessere Tage gesehen hat, dass dieses Fleisch die Ehre erfährt, ein Haus Gottes zu werden, eine Wohnstatt Gottes durch seinen Geist. To be the house of God, to be a habitation of God by His Spirit. Denkt mal darüber nach. Es ist schon eigenartig. Stellt euch jemand vor, der in euer Haus kommt und zu euch sagt, jetzt wohne ich hier. Aber bevor ich in das Zimmer ziehe, das du mir gibst, werde ich alles mit Plastik auskleiden, überall Plastikfolie drüber ziehen. Denn dieser Raum ist nicht so sehr sauber. Er ist unordentlich und ungeputzt. Du würdest vielleicht sagen, das ist ziemlich beleidigend. Ich habe mein Bestes gegeben, das Zimmer aufzuräumen und sauber zu machen. Aber du willst es trotzdem noch mit Plastik auskleiden? Schon ein bisschen beleidigend. Aber Gott sagt zu dir, so wie du bist, kann ich nicht in dir leben. Ich kann zwar in deiner Nähe sein, aber ich kann nicht in dir leben. Deswegen werde ich meinen Sohn schicken. Er wird für dich sterben und zu mir zurückkommen und er wird seinen Geist zu dir senden. Und sobald du seinen Geist empfängst, dann kann ich kommen und in dir leben. Und wenn ihr Belege aus der Schrift dafür braucht, Weil ihr jetzt Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ausruft, Abba, Vater. Denn bevor er seinen Geist in eure Herzen senden konnte, musstet ihr seine Söhne werden. Zuerst wurdet ihr Söhne, dann sandte er seinen Geist. Er verpackt es in Plastik und dann zieht er ein. Ich weiß, es ist nicht sehr schmeichelhaft. Dennoch ist das Schmeichelhafte daran, dass Gott bereit ist, in dir zu leben. Das ist schmeichelhaft, oder? Stellt euch das nur vor. Der Gott des Himmels und der Erde, dem David einen Tempel bauen wollte, dem Salomon einen Tempel gebaut hat. Jesus sah seinen Tempel und sagte, seht ihr diesen Reichtum? Doch auch Salomon in all seinem Reichtum war nicht so köstlich gekleidet wie eine einfache Blume. Und es war ein fantastischer Tempel, großartig und phänomenal. Aber Gott sagte, welchen Tempel könntet ihr mir bauen, dass ich darin leben könnte? Der Himmel ist mein Wohnort, die Erde ist ein Schemel meiner Füße. Welche Wohnung auch immer ihr bauen wollt, sie wird meiner Herrlichkeit nicht angemessen sein. Aber es heißt in der Bibel, dass er kommen wird und sich einen Körper bereiten wird. I said in the volume of the book, I've come to do your will, and you have provided me a body. Isn't that right? So he provided. Und er hat sich einen Leib bereitet, den Leib Christi, dass er darin wohnen könnte, dass er darin auf der Erde wandeln könnte, dass er die Dinge durch deine Augen sehen kann. Und er entschied sich, in dir und durch dich zu leben. Und du kannst über jede der Aussagen Gottes, die du in den letzten 3 Tagen gehört hast, in den nächsten 10 Jahren meditieren. Und es würde jedes Mal deine Vorstellung sprengen. Ich könnte für den Rest dieses Tages einfach stehen bleiben und nur diese eine Schriftstelle wiederholen, dass wir durch den Geist zu einer Wohnstätte Gottes gemacht sind. Wir Menschen sind eine Wohnstadt, sind ein Wohnort für Gott. Hör zu, wenn du wirklich durch den Geist Gottes zum Wohnort Gottes geworden bist, wenn du seinen Geist in dir hast, dann stehst du vielleicht in einem Gottesdienst, wo sie schreien und jammern und sich auf den Boden werfen und mit den Fäusten auf den Boden schlagen. Oh Gott, wir sind so hungrig nach dir. Oh Gott, bitte komm doch. Und du daran denkst, dass diese der Leib Christi sein sollen? Dann wirst du wahrscheinlich wütend. Du hältst nach Tischen Ausschau, die du umschmeißen kannst. Ein Tisch, der sich sehr gut dafür eignet, ist der Büchertisch, wo all die Bücher mit dem Unsinn liegen. Ich gebe euch den Auftrag. Findet die Konferenztische mit dem Unsinn und schmeißt sie um. Schneidet das später raus. Wir wollen keine Beweise hinterlassen. Versteht ihr? Versteht ihr, wie falsch diese Einstellung ist? Denn Gott sagt, ich möchte in euch leben. Ich möchte durch meinen Geist in euch leben. Wir reden hier über Gott. Wir reden nicht über Steve Jobs oder Bill Gates, sondern wir reden von dem allmächtigen Gott, der zu dir sagt, ich möchte in dir leben, ich möchte durch dich handeln. Das ist Gott. Aber wir wollen immer demütig tun. Ach Gott, ich bin so elend. Bitte Gott, sende doch deinen Geist, damit ich nicht sterben muss, sonst sterbe ich. Und wisst ihr, was Gott darauf sagt? Kenne ich dich? Anscheinend nicht, und anscheinend kennst du mich nicht. Und anscheinend kennst du auch mein Wort nicht. Denn der Sinn, dass Jesus auf die Erde kam, war, dass Gott seinen Geist in den Menschen legen konnte. Und wenn sein Geist in einem Menschen ist, wird dieser Mensch neu geboren. Wenn er von Neuem geboren wird, ist er in der Lage, im Reich Gottes zu leben. Wenn er wiedergeboren wurde, werden die Werke des Teufels zerstört. Wenn jemand wiedergeboren wird, hat Gott den Verlorenen gesucht, gefunden und gerettet. All das ist das Ziel, wenn der Geist Gottes im Menschen wohnt. Es ging nicht um einen anderen Wohnort oder einen anderen Tempel, auch wenn viele auf den dritten Tempel warten. Aber man könnte auch sagen, der dritte Tempel ist doch schon da. Hier sind wir. Wir müssen unbedingt verstehen, wer in uns wohnt. Das ist das Geheimnis der Zeitalter. Das ist, was der Teufel nicht versteht, was die Fürsten dieser Welt nicht verstanden haben, denn sonst hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Versteht ihr? Und es heißt, dass sich Jesus auf das Kreuz freute, denn das war das, was er erreichen wollte. Er sagte sich, wenn ich nur diese 3 Tage überstehe, dann wird es das alles wert sein. Denn dann werde ich zurückkommen und in diesen Menschen leben, die jetzt keinen blassen Schimmer haben, was ich durch sie tun kann. Menschen, die sich im Spiegel anschauen, mich aber nicht sehen. Christen, die sich im Spiegel anschauen und die Stimmen von Eltern hören oder Arbeitgebern oder anderen Leuten, die zu ihnen sagen, aus dir wird nie was. Aber Gott sagt zu dir, wenn du dich von mir füllen lässt, wenn du mich in dir leben lässt, wenn du mich durch dich leben lässt, dann wirst du jemand sein. Dann bist du, wozu ich dich geschaffen habe. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Wir sind dazu gemacht, ein Wohnort Gottes selbst zu sein, durch den Heiligen Geist Gottes. Und weil das so ist, sind wir durch den Geist in der Lage, die Werke Christi zu tun. Wir müssen nur darauf achten, dass wir uns nicht im Spektakel verlieren, sondern es sollte im Sinn unseres Vaters sein. Wir sollen Gott lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben, unseren Mitmenschen helfen. Und wenn durch uns Spektakuläres passiert, wunderbar. Ich freue mich an einer Sternschnuppe genauso wie jeder andere. Aber ich werde danach nicht noch 3 Tage rumstehen und auf die nächste warten. Ich schaue es mir an. Ich freue mich drüber. Fantastisch. Lasst uns jetzt weitermachen. Das ist auch Gottes Wunsch. Hört zu, die Leute, die überrascht sind, wenn das Wunder passiert, es war nicht ihr Glaube, der das Wunder verursacht hat. Denk dran, wenn du überrascht bist, dass es passiert, dann hattest du nichts damit zu tun. Jesus war nie überrascht, wenn jemand geheilt wurde. Er war nie überrascht, wenn ein Wunder passierte. Er war nicht überrascht, als Lazarus aus dem Grab herauskam. Er war nicht überrascht, als der verstorbene Junge aus dem Sarg herausgestiegen ist. Es hat ihn nicht überrascht, dass sich der Junge aufgesetzt hat und angefangen hat zu reden. Auch wenn nicht erwähnt wird, dass die Sargträger ohnmächtig wurden, der Sarg auf den Boden fiel und der Junge herausrollte. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr tragt einen Sarg und der Tote macht den Deckel auf. Ihr tragt den Sarg und... Oder wenn ihr den Sarg tragt und es plötzlich darin klopft. Denn das waren auch Menschen. Ich meine, stellt euch das Ganze mal bildlich vor. Sie waren wie wir. Stellt euch das vor. Jesus sagte, wartet einen Moment. Sie dachten vielleicht, dass er ein Segenswort über den Toten sprechen wird. Und als er dann näher kommt und den Toten anrührt und der Junge von den Toten aufwacht, da sind sie sicher nicht alle stehen geblieben. Und sagten, oh, der tote Junge ist aufgewacht. Cool, klasse, Jesus. Sollen wir ihn jetzt runterlassen? Nein, sie waren sicher vollkommen schockiert. Es war nicht ruhig, geordnet und übersichtlich. Und ich garantiere euch, als Jesus gepredigt hat, sind auch Kinder um ihn herumgelaufen. Ziegen sind herumgelaufen. Das ist mir mal passiert. Und sowas passiert immer wieder. Du kommst an die Stelle, wo du das Hauptargument bringen willst. Und das wird so gut passen. Und du hast die Spannung aufgebaut. Und jetzt kommt das entscheidende Argument. Das ist der Kern der gesamten Rede. Und eine Ziege läuft vorbei. Großartig. Das Leben ist selten so, wie du es planst. Deswegen ist Religion auch schlecht. Sie passt sich nicht an. Das Christentum ist flexibel. Du kannst mit allem leben, egal was passiert. Das ist eine der Sachen, die du lernst. Du nimmst auch einen Schlag nicht einfach an. Du stehst nicht abwartend da. Das wäre dumm. Du könntest ernsthaft verletzt werden. Nein, du bewegst dich mit. Und viele Christen wissen das nicht, weil sie sich an tote Religion halten. Sie sind steif und unbeweglich. Wenn sie getroffen werden, fallen sie nieder, anstatt sich mit dem Schlag zu bewegen. Aber als Christ darfst du flexibel sein. Christianity is flexible. Du weißt nicht, was dich in einem Krankenzimmer erwartet. Du weißt nicht, was du sehen wirst. Vielleicht hast du versucht, es dir vorzustellen. Und dann ist es ganz anders und du wirst ganz nervös und orientierungslos. Es ist egal. Es ist egal, ob sie auf dieser Seite des Raums liegen oder auf der anderen. Es ist egal, ob sie gesund aussehen oder ob ihr halbes Gesicht vom Krebs weggefressen ist. Es ist egal, denn du bist doch sowieso nicht derjenige, der es tut, sondern es ist die Kraft Gottes. Wofür kannst du glauben? Und deswegen, wann immer ich ins Krankenhaus gehe, halte ich vor der Tür des Krankenzimmers an. Und dann sage ich zu Gott, Vater, ich weiß, egal was auf der anderen Seite dieser Tür ist, es gibt nichts, das du und ich zusammen nicht tun können. Deswegen danke ich dir. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Aber was immer es ist, ich erwarte, dass du damit fertig wirst. Und dann gehe ich rein. Und ich zeige keinen Schock, keine Angst oder irgendwas anderes. Denn es gibt nichts, was größer ist als Gott. Du müsstest dich nur fürchten, wenn du auf etwas triffst, was noch größer ist als Gott. Das wäre zu fürchten. Aber da gibt es nichts. Du gehst da rein. Und an deiner Seite ist der größte Gott im Viertel. Ich meine, wisst ihr, mit wem ihr verbunden seid? Jemand, der es richtig drauf hat. Ein knallharter Typ. Wir haben beim Mittagessen darüber gesprochen. Du kannst sagen, wie groß jemand ist, wenn du siehst, wie er Leute behandelt, die nichts für ihn tun können. Wenn du nur die Leute gut behandelst, die dir nützen, bist du kein großer Mann. Du solltest in der Lage sein, dich allem zu stellen. Du solltest in der Lage sein, überall hinzugehen und jedem zu dienen, dich von nichts schocken zu lassen, nicht ängstlich vor irgendeinem Problem. Und weil du weißt, wer in dir lebt und wer durch dich wirkt, gehst du nicht herum und schaust auf andere Leute herab. Was? Du willst mich in der Jugendherberge unterbringen? Ich sollte im Crown Plaza wohnen, denn anscheinend weißt du nicht, wer ich bin. Persönlich mag ich die Motels, wo man direkt vor dem Zimmer parken kann. Ich mag es nicht, wenn ich meine Sachen über mehrere Stockwerke tragen muss oder einen Fahrstuhl benutzen muss, um alles auszupacken. Finde ich nicht so gut. Ich fahre einfach rückwärts an die Tür ran und lade mein Zeug aus. Jetzt fragst du, welches Zeug? Ich reise viel, ich habe einen Haufen Bücher mit mir und verschiedene Kleidung, wenn ich unterwegs bin. Vermutlich mehr Bücher als Kleidung. Meine Frau sagte, du weißt schon, dass du nicht alle diese Bücher lesen kannst. Ja, stimmt. Also, warum nimmst du sie mit? Weil ich nicht weiß, welches ich lesen werde. Also muss ich alle mitnehmen. Ich trage sie in Wäschekörben, Körbe voller Bücher. Wenn du dein Selbstwertgefühl daraus ableitest, wie dich andere Leute behandeln, dann machst du deine Zufriedenheit von den Gedanken anderer abhängig. Der Kopf anderer Menschen ist ein schrecklicher Ort für deine Zufriedenheit. Lass nicht andere dein Selbstwertgefühl bestimmen. Lass nicht andere darüber entscheiden, wer du bist. Gott hat entschieden, wer du bist. Niemand anders hat für dich bezahlt. Niemand anders hat dich erkauft. Lass Gott entscheiden, wer du bist. Du fragst, was sagt er über mich? Lies sein Wort, das ist immer gut. Er achtet nicht auf dein Ansehen. Und was er über irgendwen sagt, das sagt er über jeden. Okay, wir machen hier die Pause. Er möchte, dass du Christus in dir erlebst, dass du es erfährst und spürst, dass Christus in dir wohnt. Aber du musst anfangen, Christus in allem zu repräsentieren. Du musst erkennen, dass er in dir lebt und dass es das ist, warum er für dich gestorben ist. Nämlich, damit er in dir leben kann. Dass er seinen Geist sendet, um in dir zu wohnen. Dass du durch seinen Geist zu einem Zuhause für Gott wirst. Versteht ihr, welche Ehre das für uns bedeutet? Dass dieses Fleisch, das in vieler Hinsicht bessere Tage gesehen hat, dass dieses Fleisch die Ehre erfährt, ein Haus Gottes zu werden, eine Wohnstatt Gottes durch seinen Geist.